Beim Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete in Bezug auf Hamgyong der DVRK werden große Erfolge erzielt. Die Angehörigen der koreanischen Volksarmee beendeten in einem kurzen Zeitraum den Skelettbau der Wohnhäuser für 1100 Familien im Kreis Musan und treiben die letzten Bauarbeiten tatkräftig voran. Neben dem Bau der mehrstöckigen Wohnhäuser schlossen sie nur in 5 Tagen den Skelettbau des Kindergartens Sambong ab. Neben dem Wohnungsbau wird im Kreis Onsong Bezirk Nordhamgyong der Errichtung der Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen der Vorrang eingeräumt und werden die Fragen bei der Verwaltung der Schule zuallererst gelöst. In mehr als einem Monat erfüllte das Vereinigte Eisenhüttenwerk Kimzek den Plan für die Produktion von tausende Tonnen Eisen und Stahl für den Wiederaufbau der nördlichen Überschwemmungsgebiete.